Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, freie Themennacht heute, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Das hier ist die Telefonnummer, kostenfrei für euch, 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Alle Themen sind möglich und ich bin jetzt gespannt auf Benjamin. Benjamin ist 20 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Benjamin, dein Thema. Mein Thema ist, das knüpft eigentlich ziemlich gut daran an deinen letzten Anrufer gestern. Das war ja die Frau zum Thema Liebe, ja, die von ihrem Partner nicht lassen konnte. Mhm. Die sehr lange an ihm festklammerte, obwohl er gar nichts mehr, glaube ich, mit ihr zu tun haben wollte. Ja, genau so ist das. Mhm. Und bei mir ist es so, ich bin sehr verliebt in eine junge Frau, die ist in meinem Alter. Und wir arbeiten zusammen. Mhm. Also wir sind uns am Arbeitsplatz jeden Tag. Ja. Was macht ihr? Was arbeitet ihr, wenn ich fragen darf? Wir arbeiten in der Altenpflege. In der Altenpflege. Ja. In der Altenpflege. Mhm. Mhm. Es ist nun so, dass wir seit ungefähr 2 Monaten auch eine Affäre haben. Mhm. Eine geheime Affäre. Eine geheime Affäre. Niemand weiß was. Die alten Leute wissen nichts, die Kollegen wissen nichts. Ja. Die Kollegen, die wissen teilweise was. Die können es ja auch erahnen, weil so mit der Zeit merkt man es ja auch. Ja. Nun kommt eigentlich das Problem. Mhm. Sie ist liiert. Aha. Und zwar schon seit einer ganzen Weile, ungefähr seit 1,5 Jahren. Ja. Und nun ist es so, dass sie mit ihrem Freund seit November in eine gemeinsame Wohnung gezogen ist. Das auch noch. Das auch noch. Mhm. Und da geht sie auch logischerweise jeden Tag nach der Arbeit und auch sonst immer wieder nach Hause. Mhm. Ist auch ganz selbstverständlich in erster Linie. Nur ist das so, dass ich damit auf die Dauer gesehen absolut nicht zurechtkomme. Mhm. Verständlicherweise, weil du auch voll in sie verliebt bist, offensichtlich. Ja. Ne? Und dir mehr erhoffst und mehr erwartest auch von ihr. Auf jeden Fall. Als denn nur der Geliebte zu sein. So muss man sehen, ja genau. Wie fing das an mit euch beiden? Wer hat denn da den ersten Funken spritzen lassen, du oder sie? Also den entscheidenden Funken spritzen lassen, ich will mal so sagen, es gab da eine legendäre Weihnachtsfeier. Ja. Und die war ungefähr vor 2 Monaten. Ja. Und auf dieser Weihnachtsfeier, also ich hatte sie schon vorher mal gefragt, was sie davon halten würde, wenn sie mit mir mal so etwas zusammen macht. Mhm. Zum Beispiel ein Video gucken oder so. Ein Video gucken? Ja, also das ist ja nun was anderes als die Briefmarkensammlung. Ja. Also irgendwie musste ich ja nun sie ein bisschen kennenlernen. Ich kannte sie zwar so schon auch, weil wir zuletzt zusammenarbeiten, aber ich wollte mich halt gerne mal mit ihr treffen. Und dann hat sie darauf... sie meinte dann, ja klar, warum nicht? Ja. Und dann dachte ich, naja, ja. Dann klar, habt ihr Video geguckt. Nee, das Video haben wir bis heute nicht gesehen. Ach so, aber sie ist zu dir nach Hause gekommen. Sie ist zu dem Zeitpunkt noch nicht zu mir nach Hause gekommen. Dann war einen Tag wieder diese Weihnachtsfeier. Mhm. Und da hat sie sich schon ein bisschen so an mich geschmiegt, will ich mal sagen. Ich merkte, es ist also nicht irgendwie Antipathie da. Ja. Da kommt was wieder. Aha. Und kurze Zeit später gab es dann ein Geschäftsessen, sage ich jetzt mal. Ja. Und bei diesem Essen wurde ich, wie soll ich sagen, also ich war ziemlich alkoholisiert und sie genauso. Mhm. Und dann kam sie einfach mit zu mir nach Hause. Und was ist da geschehen? Ja, da ist genau das geschehen. Das ist genau das geschehen. Ja, genau. Aber zu der Zeit wohnte sie ja nur auch schon zusammen mit ihrem Freund. Ne? Zu der Zeit wohnte die schon zusammen was mit ihrem Freund. Was hat sie denn da ihrem Freund erzählt? Sie hat es ihm gar nicht erzählt. Ich hab's ihm erzählt. Ach, der weiß Bescheid. Der weiß Bescheid. Ich hab's ihm Wochen später erzählt. Hey, du, wieso erzählst du das ihrem Freund, wenn sie fremd geht und so weiter? Kennst du ihn? Bist du bekannt mit ihm auch? Ich kenne ihn nicht, aber es gab eine Situation, dass eine Arbeitskollegin von mir, die hatte das mitbekommen, meinte, wir gehen jetzt einfach mal zu den beiden in die Wohnung, um zu gucken, was die so machen. Mhm. Wie die so jetzt miteinander leben, nachdem es schon einige Wochen lief. Mhm. Also mit mir jetzt. Und dann waren wir in dieser Wohnung und man muss sich das richtig so wie in so einer ganz schlechten Komödie vorstellen. Man saß also gemeinsam auf der Couch und schwieg sich sozusagen an. Gut, aber das ist natürlich noch dann ein großer Sprung, bis du dann sagst, hör mal, ich habe mit deiner Freundin geschlafen. Ja. Sagt man das dann so beim Kaffee trinken? Nein, das war viel interessanter. So. Während wir bei diesem Treffen in der Wohnung waren, ja, kam nun mein Mädchen auf die Idee, wir gehen jetzt mal unter vier Augen vor die Tür. Mhm. Also ihr Freund war nun im Wohnzimmer und wir sind dann dummerweise in ihr Schlafzimmer gegangen. Mhm. Und ich will mal so sagen, im Rausch der Gefühle sind wir uns ein bisschen näher gekommen. Es ist aber nichts passiert. Mhm. Es ist überhaupt nichts passiert. So, wann hast du es ihm gesagt? Nee, er stand auf einmal in der Tür. Ach so. Ja, ja. Also er stand. Ich meine, dann ist sie aber auch hart drauf. Wenn sie mit dir in das gemeinsame Schlafzimmer von ihrem Freund und ihr geht, während der Freund nebenan sitzt und sich da sogar noch auf Annäherungen einlässt, finde ich schon eine krasse Sache, also von der Frau. Das sagt ja auch sehr viel aus über die innere Einstellung und das Gefühl, das diese Frau zu ihrem Freund hat. Ja, das ist eben die Frage. Welches Gefühl wird sie wohl zu ihm haben? Das ist sehr komisch, ne? Ja, also nicht so, also ein schlechtes bis hin zu einem, oder sagen wir mal ein ambivalentes bis hin zu einem schlechten Gefühl. Ne? Ja. Es war dann so, er stand in der Tür und meinte, ich sollte jetzt bis drei die Wohnung verlassen oder es knallt oder so ähnlich. Mhm. Ich bin dann natürlich gegangen, weil ich war so, auch, ich muss es ja auch mal so ganz krass sagen, ich hatte da eigentlich nichts verloren. Sehr richtig so. So, ja. Jetzt weiß ich die Fakten und die Hintergrundgeschichte. Frage ist jetzt, wie es weitergehen soll. Ne? Das ist dein Ding. Ja, ich meine, es gab dann danach noch dieses legendäre Telefonat, weil ich habe ihn dann mal angerufen, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Er hatte uns ja nun auch erwischt. Mhm. Und er meinte dazu dann irgendwie nur so ganz lapidar, ja, es wäre halt so, aber er kann es ja auch nicht ändern. Oder das heißt, du hast wieder initiativ von dir aus ihn angerufen? Ja. Ist auch erstaunlich, dass du das machst. Eigentlich müsste sie ja da die Wogen irgendwie glätten. Ich weiß, eigentlich müsste sie es machen, aber es kommt mir auch, es kam mir zu dem Zeitpunkt, heute ist es ein bisschen anders, so vor, als ob sie gar nichts macht. Weißt du, Benjamin, was ich immer glaube, wenn man sowas erfährt, ne? Im Moment bist du quasi so mehr oder weniger auf dem Siegertreppchen. Vielleicht würde sie mit dir genau dasselbe irgendwann auch mal machen, was sie jetzt mit ihrem festen Freund macht. Ja. Da bin ich immer sehr skeptisch. Wenn Menschen, die so drauf sind, das kann auf einen selbst auch zurückschlagen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du diese Frau richtig willst, dann kannst du dieses so auch lange nicht mitmachen. Dann muss die junge Dame auch mal eine Konsequenz ziehen aus ihrem Leben und sagen, okay, ich entscheide mich jetzt für den, auch wenn ich gerade erst bei dem anderen eingezogen bin. Mhm. Finde ich. Das ist ein gutes Recht. Das hältst du ja eh nicht lange aus. Ich nur das fünfte Rad am Wagen zu sein. Ja, genau. Man ist das fünfte Rad am Wagen, das stimmt. Ganz genau. Ich finde dann auch, in solchen Fällen finde ich, dass die Leute jetzt in dem Fall du das Recht hast, da auf eine Entscheidung irgendwann zu pochen. Das muss ja nicht gleich morgen sein, aber bald. Ja? Also ich habe ihr quasi kein Ultimatum gestellt. Ich habe zu ihr schon gesagt, dass ich damit nicht zurechtkomme. Mhm. Und. Mhm. Und es ist aber wirklich nichts passiert. Es kommt von ihr daraufhin als Antwort, sie würde ja gern und sie will ja auch. Mhm. Ja, das ist noch nicht hart genug, wenn du sagst, ich komme damit nicht zurecht, ich habe Gefühlsprobleme damit und so weiter. Die muss schon kapieren irgendwann, dass du es sehr ernst meinst und dass das eventuell ganz auf der Kippe steht. Anders geht es nicht. Alles Gute. Ne? Ja. Tschüss, Benjamin. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Freie Themennacht 0800 5678 111. Morgen haben wir eine Themennacht, ein festes Thema die ganze Sendung über. Und das Thema heißt, ich kann nicht anders. Was plupst denn hier so? Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Was kann sich dahinter verstecken? Sexsucht, Alkoholsucht, Drogensucht, Macken, Marotten, Geiz, Verschwendungssucht. Also ganz viele Dinge, wo man so von sich aus sagt, ich würde ja gerne, aber ich kriege es irgendwie nicht gebacken. Ich bin wirklich wie vom Teufel geritten. Ich kann es nicht anders. Ich muss dem immer wieder nachgeben. Das ist unser Thema morgen. Ich kann nicht anders. Heute können wir uns über alles unterhalten. Klaus, 53 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, grüß dich, Domian. Ich grüße dich auch. Hallo. Dein Thema. Mein Thema ist, die letzten Tage schon öfter mal gelaufen. Es geht um den Orgasmus bei der Frau. Bei der Frau. Gestern haben wir es angerissen, ne? Ja. Vaginaler Orgasmus, klitoraler Orgasmus, große Streitthema, die einen sagen, es gibt's nicht, sagen, es gibt es. Ich habe heute mit zwei sehr kundigen Freundinnen mich unterhalten, die sagen, natürlich gibt es den vaginalen Orgasmus und das hat auch zu tun mit diesem berühmten G-Punkt, der da ja auch mal entdeckt worden ist. Auch, ja. Und dass es schon eine ganz tolle Sache ist, das halt dann so erleben zu können. So, aber deine Erfahrung, du bist ja keine Frau, du bist ja ein Mann. Nein, ich bin ein Mann. Und du bist ein erfahrener Mann. Ja, doch, ja. Ja. Ja, im Laufe der Jahrzehnte. Glaube ich. Es gibt zum Beispiel auch eines, was gar nicht so sehr bekannt ist, dass zum Beispiel die Vagina beinahe rundum auch von einem Schwellkörper umschlossen ist. Mhm. Und die Klitoris eigentlich, das ist ja, heißt ja nur so kleiner Hügel, die Spitze vom Eisberg ist. Mhm. Und man kann sich ja vorstellen, beim Verkehr wird dann dieser Schwellkörper zusammengedrückt und geht wieder auseinander. Mhm. Und dadurch wird natürlich auch die Klitoris gereizt, mhm. einfach durch den inneren Druck. Mhm. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, den vaginalen Orgasmus zu kriegen. Mhm. Und dann natürlich auch der G-Punkt. Mhm. Der halt auch sehr reizbar ist. Ja, das heißt, du bist mit deinen 53 Jahren so erfahren, dass du das gut so handeln kannst. Ja. Und auch weißt, wie man das am allerbesten macht. Da stehen ja viele Männer vor einem großen Problem, ne? Mhm. Das unbekannte Wesen Frau da ja auch gezielt ja wirklich zu befriedigen. Ja, und natürlich, also über die Klitoris, also oral vor allem, mhm. geht ja sehr schön. Mhm. Und dann habe ich im Laufe der Zeit eben auch einige kennengelernt, bei denen es genau auf der anderen Seite sehr gut funktioniert. Wie meinst du das? Nämlich anal. Ach so. Also kein so Analverkehr, sondern eben mit der Zunge. Ah, also aufgrund einer hohen Empfindlichkeit. Dort. Ja. Dort ist ja kein direktes Organ, was das transportiert. Nein. Aber aufgrund der Empfindlichkeit. Aufgrund der Empfindlichkeit. Mhm. Ja. Und das fasziniert mich natürlich auch immer. Mhm. Und also auch meine derzeitige Freundin, mhm. die steht da drauf, ne? Und ich brauche dann vaginal überhaupt nichts zu tun. Ja. Wie lange hast du gebraucht, bis du das alles so rausgekriegt hast? Oh, also es hat schon lang gedauert. Was waren deine größten Fehler, die du als junger Mann gemacht hast? Ja, man ist dann zu ungestüm einfach. Mhm. Zack, zack, zack, rein, raus. Und ja, man hatte den eigenen Spaß. Und ja. Allerdings, also mich hat Oralsex immer eigentlich beinahe mehr interessiert mhm. als der Normalverkehr. Mhm. Mhm. Weil ja die Zunge ist ja wie Vergrößerungsglas. Mhm. Also man mhm. spürt sehr viel. Mhm. Ja. Im Gegensatz zum Penis. Der ist halt doch relativ stumpfes Instrument. Was ist der? Ein stumpfes Instrument. Naja, also so stumpf ist es ja nur auch nicht. Nein. Aber die Zunge ist natürlich schon ein bisschen... Wahrscheinlich sind da viel mehr Nervenzellen ja, drauf und, ja, und ja. man schmeckt damit ja nur auch. Genau, und das auch man, man spürt also auch so kleine Regungen, ja. diese feine Zuckungen und so. Und man kriegt einfach viel mehr mit. Mhm, ja. Und da natürlich Frage probieren und ja. Wie waren denn immer so die Reaktionen der Frauen nach deiner Erfahrung? Das ist ja auch sehr wichtig, ja. wie die Frau reagiert und wie sie mitgeht auch. Ne? Also es war manchmal war es so gut, hat dann so blümchenmäßig angefangen mhm. und wenn ich gemerkt habe, jetzt, also oral dann, ne? mhm. wenn ich gemerkt habe, jetzt ist es schon richtig gut in Fahrt, mhm. bin ich halt einfach mal ein bisschen weiter nach hinten mit der Zunge mhm. und ja gut, bei manchen war es dann Igittigitt, ne? mhm. Beine zusammen, aus, mhm. was machst du da? Und bei anderen war es halt wirklich so, dass die dann praktisch innerhalb von Sekunden einen schönen Orgasmus mhm. gehabt haben und dann meistens Sache, mein Gott, das hätte ich mir ja nie gedacht. Mhm. Hast du einen Tipp an junge Männer, wie sie sich am besten verhalten sollten? Ja, also was ganz wichtig ist, eben nicht mit der Tür ins Haus, mhm. jetzt egal wie, mhm. sondern wirklich anzufangen zu streichen. Und ich mhm. streiche eben auch sehr gern. Mhm. Und zwar also erstmal wirklich die völlig unverfängliche, also Rücke, Schultern, mhm. Nacke dann vielleicht. Was ja schon hocherotisch sein ja. kann, ne? Ja, wenn, und es gibt wenn man das richtig macht. Ja, es gibt wirklich Stelle und wenn man es so ganz leicht, gut, es kann nicht jeder. Ich höre es also immer wieder, mein Gott, das habe ich ja noch nie erlebt. Mhm. Und ja, ich glaube, das Gefühl. Ich glaube, man kann eine ganze Menge lernen im Laufe ja. der Jahre, aber es gehört auch ein bisschen Intuition und ja, auch Talent dazu. Ja. Ne? Also ja. es gibt Menschen, die sind grob, mhm. es gibt Leute, die sind von Natur aus auch ja. zärtlich oder Männer von, ja. von Natur aus zärtlicher. Ja. Was ist deine Erfahrung, wenn du so auch die letzten Jahre Revue passieren lässt, ist es für dich interessanter, mit einer etwas älteren Frau Sex zu haben, weil sie eben erfahrener ist? Oder ist es doch für dich reizvoller, mit einer ganz jungen oder jüngeren Frau ins Bett zu gehen? Das ist schwierig zu sagen. Es gibt junge Frauen, die einfach dann auch sehr offen sind mhm. und experimentierfreudig sind. Mhm. Habe ich also erlebt, die wirklich deutlich jünger waren mhm. wie ich. Also 15 Jahre oder so, wo es sehr schön war. Und bei erfahrener Frau, ja gut, also die wissen natürlich eher, wo es lang geht, sage vielleicht auch schon eher mal, oh, das ist gut, mach mal weiter und so. Also man kann nicht so klar sagen. Nein, so das kann man nicht. Wie alt ist denn deine Freundin jetzt, die du hast? Meine Freundin ist 42. 42, du bist 53, ja, alt, also gut so im Lot. Passt zu einigen. Alles, ja. Hast du mit deinen 53 Jahren und auch der vielen Erfahrung, die du offensichtlich gemacht hast, noch so einen sexuellen Traum, wo du sagst, von dem du sagst, das möchte ich gerne mal erleben, möchte ich gerne mal machen? Geht leider anatomisch nicht. Erzähl. Ich würde gern beim Verkehr eine Frau gleichzeitig noch lecken an der entsprechenden Stelle. Ja, das ist anatomisch ein bisschen schwierig. Das geht leider nicht. Nee. Da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Nein, kann ich dir einen guten Tipp geben. Das ist mir schon klar. Aber das ist so eine. Eigentlich, sonst muss ich sagen, also eigentlich gerade jetzt zur Zeit, es ist optimal. Mhm. Merkst du, dass so im Alter so von Mitte 40, 50 die Sexualität so ein bisschen nachlässt? Ja, natürlich. Ja. Also meine Potenz ist auch zum Teil gesundheitsbedingt nicht besonders gut. Aber so schon sehr lange Jahre sogar und das wirkt sich dann aus. Aber also bei der entsprechenden Atmosphäre, wie gesagt, mit meiner jetzigen Partnerin, wundere ich mich manchmal, wie gut das alles noch klappt. Ja. Und das spielt aber auch keine Rolle, denn ich habe ja nicht nur den Penis, sondern noch so ein paar andere Möglichkeiten. Natürlich, ja. Wenn das nur darauf konzentriert wäre, wäre es ziemlich arm. Ja, ja, das wäre schade. Ja. Ich freue mich, mit dir gesprochen zu haben, Klaus. Ja, Domian. Alles Gute und schönen Gruß an deine Freunde. Oh ja, mach ich, ja. Auf Wiedersehen. Und Kompliment an die Sendung. Dankeschön. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Wir haben ja eigentlich jetzt schon Weiberfastnacht. Und ihr da draußen, die ihr nicht im Rheinland und nicht in Köln lebt, könnt euch ja gar nicht vorstellen, was hier morgen los ist. Das heißt, heute los ist hier in Köln. Da tanzt die Luzi und der Bär. Eine ganze Region tickt kollektiv aus. Und das ist schon eine ganz tolle Sache. Wir können uns ja vielleicht auch ein bisschen über Karneval unterhalten, wenn ihr das wollt. Jetzt kriege ich gerade den Hinweis, ich soll die Leitung 1 nehmen. Ein spontaner Hinweis. Warum? Sascha, grüß dich. Morgen, Domian. Ja, dein Thema. Ja, das ist der Karneval. Ha, da hat meine Regie wunderbar gearbeitet. Ja. Das wussten die gar nicht, dass ich davon erzählen wollte. Ja, ein riesiger Zufall. Ja, also Thema Karneval. Genau, und alles, was damit verbunden ist. Du bist Rheinländer. Ich bin nicht nur Rheinländer, ich bin Urkölsch. Eine Kölsche Jung, genau. Das höre ich schon. Ja, das ist immer schön. Aber du bist irgendwie unterwegs, ne? Höre ich auch. Ja, ich komme aus dem Osten Nordthüringen. Ich bin froh, wenn ich gleich in einer guten halben Stunde in Köln bin, dann halt kurz frisch machen. Gott sei Dank. Gott sei Dank, dass du bei uns bist. Moin direkt Richtung Altstadtrecke. Sascha, ich habe einmal in meinem Leben den Fehler begangen. Ich liebe ja nur wirklich unsere Hauptstadt Berlin. Ja. Aber ich bin einmal, habe ich den großen Fehler begangen, bin ich über Karneval am Samstag und Sonntag und Rosenmontag in Berlin gewesen. Es überkam mich eine große Depression und hatte ein großes Heimweh nach Köln und nach dem Karneval. Ja, was wirst du morgen machen? Morgen, ja, mit ein paar netten Leuten treffen, gute Freunde, gemütlich, Kneipenkarneval oder wenn das Wetter zulässt natürlich auch vor der Kneipe, auf der Straße, Viere, jetzt trinke. Muss nicht unbedingt viel Alkohol mit im Spiel sein, ich denke der Rheinländer oder der Kölsche an sich, ja. Schließen die Düsseldorfer leider mal wieder aus, die können nicht so gut wie mir. Ja, aber mir Bruche, ein bisschen können sie es auch. Ja, sie suchen immer wieder rüber auf Jana Rinsig und dann luren sie und versöken es. Ja, ja, ich muss eben, Sascha, ich muss mal erklären für die Leute weit draußen in Deutschland, das ist eine alte, gewachsene, fette, traditionelle Feindschaft gibt zwischen Köln und Düsseldorf. Ne? Ja, aber wir kriegen uns jetzt nicht wie die Jugoslawen damals. Nein, so natürlich nicht. Das ist ja schon, das hat meine Urgroßoma schon gehabt und deren Urgroßoma und das werden meine Enkelkinder so und die sein. Werden es auch noch machen. Das ist eine gesunde Rivalität. Genau. Das ist ja nicht nur auf den Karneval begründet, das ist ja im Fußball genau dasselbe wie beim Eishockey auch. Jetzt wollen die uns sogar die Olympiade wegnehmen, ne? So weit ist es schon. Das ist, vielleicht sollte man das dann mal probieren, beide Städte zusammenzumachen. Ja. Also, du gehst morgen mit ein paar Freunden raus und wollt euch einen richtig schönen Tag machen, euch nicht zu sehr besaufen. Nee, das braucht man eigentlich nicht. Und das ist ja das, was mich teilweise am Karneval überhaupt stört, ist, dass egal ob jetzt auf der Fall des 11. auf den Altermarkt und dann in die Altstadt zieht oder jetzt wie wir fast laufen wie morgen, wenn einem schon ja wirklich Kiddies entgegenkommen, mhm. gestandene 14, 15, 16, mhm. mit ihrer Plastiktüte vom Plus oder sowas in der Hand mhm. haben, da ihre warmen Bierdosen drin mhm. haben und mhm. sich dann den Apfelkorn aus der Babyflasche reinziehen ja. das ist und wirklich einem schön. Dann um 12 ja. Uhr morgens schon auf die Schuhe kotzen. Ja. Und das kann es ja irgendwo nicht sein. Die Stadt Köln macht ja nun auch mal ganz schön Propaganda dafür, das heißt ja keine Kurzen für die Kurzen, aber ich erlebe ja. es ja jedes Jahr wieder. Das stimmt wirklich, also das ist das üble Nebenerscheinungsbild des Karnevals, dass man wirklich mit so viel Suff konfrontiert wird, ne? Und Schnapsleichen und all den ganzen unappetitlichen Dingen, die damit zusammenhängen. Ja, genau, das ist es ja. Gehst du denn morgen mit deinen Leuten auch auf den Altermarkt? Altermarkt ist hier ein großer Platz in der Altstadt, wo es um 11:11 Uhr dann so richtig losgeht. Gehst du da hin? Nee, das tun wir uns nicht an. Das tut euch nicht an. Nein, das haben wir jetzt mal ein paar Jahre. Machen wir das, ja. dann mal wieder nicht. Ne, wir werden ein bisschen die Außenbezirke mal abklappern, ja. ins Unkelbach gehen, am Reißdorf, der Luxemburger Straße. Ja. Wir wollen es jetzt nicht zu speziell machen, das kapieren sonst die Leute in den anderen Städten und Bundesländern gar nicht. Na gut, wir besuchen eine Kneipe im Außenbezirk, der Innenstadt. Ja, genau. Und dann mal gucken, vielleicht ziehen wir dann irgendwann wieder stadteinwärts, sprich ja. auf Richtung Dom, das ist dann der zentrale Punkt in Köln. Mhm. Ja, mal gucken und dann die Altstadt mal besuchen, vielleicht dann gegen Abend. Mal gucken oder dann halt in ein anderes Viertel. So, ich wünsche viel Spaß morgen. Danke dir. Feiert schön und komm du gut nach Hause jetzt auf der Autobahn bis nach Köln. Das wollen wir doch ganz stark annehmen. Alles Gute, Sascha. Tschö. Jetzt bin ich verbunden. Jetzt muss ich meine Regie fragen, mit wem ich weitermache. Mit Sandra. Und Sandra ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Sandra. Wir hatten schon letzte Woche mal telefoniert. Sag und zum Thema ein Stichwort. Satanismus. Ja. Prozess. Mhm. Das ist aber schon 2 Wochen her, ne? Dass wir. 2 Wochen her. Du bist das Mädel, die auch in der Verhandlung immer dabei war. Genau. Ah ja. Mhm. Ja, und ich war halt, wie gesagt, letzte Woche Donnerstag beim Urteil. Also du warst, sagen wir nochmal, fast jedes Mal dabei, ne? Bei jeder Verhandlung. Ja, also ziemlich. Und wir können das ja nochmal kurz wiederholen, weil sich vielleicht einige Leute nicht daran erinnern. Du warst, so hast du es mir erzählt, auch sehr geschockt vom Auftreten der beiden Angeklagten. Ja, also das war unglaublich. Die sind reingekommen, er hat Arme ausgestreckt, hat mein Volk geschrien. Mhm. Und immer diesen Satansgruß und zwei ziemlich erschreckend, auch gerade weil einmal waren die Eltern auch von dem Opfer dabei. Mhm. Das war ziemlich grausam. Mhm. Wie haben die Eltern, hast du die Eltern angeschaut, als die reinkamen und da ihre ganzen Verrenkungen machten? Die Eltern, die haben die zwischendurch immer mal angeguckt, haben aber auch immer wieder auf den Boden geschaut. Mhm. Die waren halt auch beim Urteil jetzt dabei und erzähl jetzt mal von der Urteilsverkündung, genau. Also das war halt, wir sind reingelassen worden mit diesen Zuschauerkarten, die wir hatten. Mhm. Dann kam der Richter eigentlich schon ein paar Minuten später, wir mussten alle aufstehen, halt wie das so ist beim Gericht. Mhm. Und dann haben die halt das Urteil verkündet, für sie 13 Jahre, für ihn 15 Jahre Haft. Genau, ja. Mit Unterbringung in der Psychiatrie und ja, und dann haben eigentlich die meisten Zuschauer haben halt die Faust geballt und haben Ja gesagt. Also, aber Applaus gab es da nicht in dem Gerichtssaal. Wie haben denn die Angeklagten das Urteil aufgenommen? Cool wie immer. Die haben sich da halt in ihrem Stuhl rumgelümmelt, wie halt bei jeder Verhandlung praktisch und haben, das interessiert die eigentlich gar waren nicht. Waren die bei der Urteilsverkündung wieder so aufgemotzt, wie sie immer? Ja. Und wir haben damals ja schon darüber gesprochen, dass ich es nicht verstehen kann, dass der Richter das zulässt. Ja. Dass die da so aufgedonnert immer reinkommen dürfen. Warum sind die nicht ganz normal angezogen? Warum kommen die vielleicht nicht sogar in Handschellen da rein, damit die ihre blöden Teufelsgrüße da nicht veranstalten? Genau. Naja gut, so ist es nur gelaufen. Wie findest du das Urteil? Wie bist du zufrieden mit dem Urteil? Ich sag mal so, ich bin zufrieden, dass sie so hoch verurteilt worden sind. Mhm. Ich bin allerdings nicht damit einverstanden, dass die Anwälte Revision machen wollen, dass die da in Berufung gehen wollen. Das finde ich halt nicht so toll. Mhm. Das heißt, es kann drohen, dass das Ganze nochmal aufgerollt wird? Genau, dass es alles wieder von vorne beginnt. Mhm. Und das finde ich halt nicht gut, weil die sollten wirklich einschließen, abschließen, Schlüssel wegschmeißen, fertig. Mhm. Hättest du es noch besser gefunden, wenn sie lebenslang, sofern das überhaupt, es geht ja gar nicht mehr in Deutschland, aber wenn sie 15 oder 20 Jahre Knast bekommen hätten anstatt der Psychiatrie? Ich denke, die beiden sind wirklich krank. Mhm. Und kranken Leuten sollte man nicht einsperren, sondern helfen oder versuchen zu helfen. Mhm. Wobei ich anschließend bei den ganzen Fernsehinterviews auch daneben gestanden habe, gerade als der Anwalt von ihr gesprochen hat. Und er sagte auch, er hat die Hoffnung, dass sie, wenn sie vielleicht mehrere Jahre jetzt mit dieser Szene nichts zu tun hat, dass sie vielleicht dann wieder runterkommen davon. Mhm. Aber davon wird der Mann auch nicht mehr lebendig, ne? Nee. Der da hingerichtet worden ist. Ja, genau. Mhm. Und bei ihm haben sie wohl wenig Hoffnung, dass irgendeine Therapie da anschlägt. Mhm. Also das ist... Jetzt ist die Frage, jetzt investiert der Staat und unsere Gesellschaft, somit wir alle, sehr, sehr, sehr viel Geld in diese Therapie. Das sind hochbezahlte Fachleute, die das machen. Ja. Man weiß nicht, was dabei rumkommt. Es besteht vielleicht sogar die Gefahr, dass sie irgendwann auch doch mal wieder rauskommen. Also es ist alles schon eine sehr, sehr, sehr schlimme Angelegenheit. Und ich bin immer noch fassungslos, auch wenn ich jetzt, als diese Urteilsverkündung kam, wenn man sich vor Augen hält, was die gemacht haben. Ne? Wie die diesen Mann hingerichtet haben und wie viele sie noch hinrichten wollten. Und die armen Eltern. Die armen Eltern. Also mir tun vor allen Dingen, klar, die vom Opfer, die Eltern tun mir sehr, sehr leid. Mhm. Die Schwester war auch anwesend beim Gericht und die haben auch beide vorher im Interview schon gesagt, dass die den beiden halt in die Augen gucken wollen, wenn sie halt verurteilt werden. Mhm. Und wo ich sagen muss, wer mir auch leid tut, ist halt die Mutter von ihr. Mhm. Die war halt auch im Fernsehinterview und war halt auch in Tränen aufgelöst. Ja. Wie kann meine Tochter so werden? Das glaube ich auch, dass die Familien da auch sehr drunter leiden, der Täter, ne? Ja. Also hast du dich dabei erwischt? Also mir ging das zumindest als Fernzuschauer, du warst ja nun vor Ort. Also ich habe mich immer wieder dabei erwischt, dass so Züge in mir durchkamen vor Zorn und vor Wut auf das, was da passiert ist und auf diese Leute, wo ich schon so ein bisschen erschreckt war über mich selbst. Nämlich, dass sich da so eine Meinung bildete, man müsste da noch radikaler, noch härter durchgreifen. Hm. Hast du so Empfindungen auch gehabt? Ja, auf jeden Fall. Also, also ich finde es allgemein unglaublich, was da passiert ist. Also. Aber es ist eine ordentliche Verhandlung gewesen. Das muss man alles respektieren. Das war eine gute Gerichtsverhandlung, glaube ich, sofern man das von außen beurteilen kann. Ja. Und wir hoffen, dass das nicht alles wieder aufgerollt wird. Und also ich denke auch. Ich hoffe es auch, dass es wirklich jetzt vorbei ist, dass die obersten Gerichte jetzt sagen, ist nicht mit der Revision, dass sie darauf nicht eingehen. Mhm. Also war das eigentlich dein erster Fall, an dem du so intensiv hast teilgenommen? Ja, das war mein allererster Prozess. Und wie kam das? Nur weil du da in der Gegend wohnst, hast du mir damals, glaube ich, erzählt? Ja, ich habe da gewohnt halt zu der Zeit und sie haben halt ganz mitten in Angst und Schrecken versetzt, in diesem Augenblick, wo es rauskam halt. Mhm. Und aber du kanntest die beiden persönlich nicht vom Ansehen vorher? Vom Sehen. Doch, vom Sehen, ach so. Ja, ja. Mhm. Weil sie hat in Witten in der Bäckerei gearbeitet. Mhm. Und da haben eigentlich viele gesagt, dass sie sie kannten. Mhm. Auch vom Sehen gerade. Mhm. Ich habe vorm Gericht, war dieser Bestatter, der die Leiche daraus geholt hat. Mhm. Der war auch bei jeder Gerichtsverhandlung dabei. Mhm. Eine ehemalige Klassenkameradin von ihr. Und sie hat auch selber gesagt, also so, wie sie sie jetzt gesehen hat. Mhm. Hat sie nie erlebt. Sie hatte zwar immer, sie sagte auch, sie hat immer dieses Bedürfnis gehabt, sich in den Mittelpunkt zu drängen. Aber aber niemand konnte ahnen, dass es in so eine... Dass das so ausartet, ja. Ja. Wobei ich immer noch im Zwiespalt bin, dass ich nicht denke, dass er vielleicht mehr schuld dran ist. Dass er sie so weit gebracht hat. Weil wenn man sich ihre Videos anguckt, so von früher, wurde ja im Fernsehen jetzt oft genug gezeigt, dass aus so einem lebenslustigen Mädel sowas werden kann. Mhm. Ist ein Rätsel, ne? Also ich denke, dass sie sein Werkzeug war. Ja, ja. Also das war unsere Prozessbeobachterin Sandra. Gut, dass du nochmal angerufen hast. Interessant, was du zu erzählen hast. Denn wir kriegen das ja alle immer nur so durchs Fernsehen mit. Und wenn jemand da so wirklich vor Ort war, ist das schon interessanter, das zu hören. Das war auch für mich sehr interessant. Das glaube ich, Ich wollte eigentlich nur einmal hingehen und dann habe ich gesagt, ja okay, dann wurde es immer spannender, immer kamen wieder diese neuen Gutachten und die Zeugenaussagen und wenn man dann einmal damit anfängt. Gab es da eigentlich auch so während der Verhandlung irgendwie mal Zwischenrufe aus dem Publikum oder Buh? Nein, gar nicht. Oder irgendwie Entsetzensäußerungen oder sowas, gar nichts? Äußerungen gar nichts, man sah es halt an den Gesichtern von den Zuschauern, aber gesagt wurde da eigentlich gar nichts. Was bist du vom Beruf? Was machst du? Ich bin Aushilfe in der Gastronomie. Ah, also gar nicht so mit dem Bereich. Ich dachte, du wirst vielleicht in einer Anwaltskanzlei arbeiten oder sowas, das nicht. Nein, nein, nein. Was ganz anderes. Sandra, danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Alles Gute. Dankeschön. Ja, die Nase trieft so ein bisschen. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. 1.32 Uhr und 22 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 23 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht, eine offene Show, eine offene Telefon-Talkshow. Das bedeutet, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir plaudern wollt, mit mir reden wollt, mit mir streiten wollt, egal wie auch immer und egal über was auch immer. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Morgen haben wir ein festes Thema und morgen heißt das Thema Ich kann nicht anders. Ich bin sexsüchtig, ich bin alkoholsüchtig, ich bin drogensüchtig, ich bin geizig, ich bin eifersüchtig. Es gibt tausend Sachen oder ich habe Marotten und Macken. Ich komme aus diesen Sachen nicht mehr heraus. Das ist unser Thema morgen. Ich kann nicht anders. Ich kann einfach nicht anders. Darüber möchte ich morgen mit euch reden. Vielleicht seid ihr auch liebessüchtig. Es gibt ja tausende von Süchten. Antonietta. Hallo Domian. Wie sage ich das denn nun? Antonietta. Genau. Mit so ein Jett in der Mitte. Genau, mit E-E-Doppel-T-A. Antonietta. Genau. Auch nicht schlecht. Woher kommt der Name? Ja, die Mutti kommt aus Italien und der Papa aus Spanien. Ich habe ja gerne Menschen hier mit italienischen Namen, höre ich. Gestern ja, auch. Ich habe gestern verfolgt, das war ganz interessant. Ja. Ich habe gestern auch versucht durchzukommen, aber hat irgendwie nicht geklappt. Jetzt überlege ich mal gerade, sag mal noch nichts. Ja. Lass mich doch mal raten, zu welchem Thema du anrufst. Könnte ich das erraten? Ich glaube nicht, aber versuch's mal. Ich dachte jetzt, du würdest auch irgendwie auf unsere Schiene mit dem vaginalen Orgasmus kommen. Nee, ganz im Gegenteil. Ich habe ein etwas ernsteres Thema. Okay, dann lass uns anfangen. Und es geht um Folgendes. Ich habe seit 2 Jahren tierische Probleme mit dem Darm. Oh je. Nach jedem Essen sehe ich aus wie eine hochschwangere Frau. Es ist kein Witz. Ich habe nach jedem Essen Schmerzen. Weil sich alles aufbläht? Genau. Ich war bei zig Ärzten. Mein Arzt ist mit dem Latein am Ende. Mhm. Er weiß nicht mehr weiter. Egal was du isst. Egal was ich esse, egal was ich trinke, man kann mir dabei zusehen. Zum Beispiel, wie gesagt, Italiener sind Genießer am Essen. Mhm. Und ich gehöre dazu. Ich esse für mein Leben gern. Mhm. Ich war auf immer der Typ Mensch, der essen kann, was er will, mitten in der Nacht. Ich habe immer mein Gewicht gehalten. Mhm. Und das geht jetzt seit 2 Jahren nicht mehr. Ich habe seit 2 Jahren 20 Kilo zugenommen und Ach, du hast zugenommen? Warum zugenommen und nicht abgenommen? Genau, ich gehe joggen und es passiert gar nichts. Also wie gesagt, ich bleibe stehen und ich bin total verzweifelt. Mhm. Meine Klamotten passen mir nicht mehr und gerade. Aber lass mich fragen. Ja. Wäre da nicht die normale Reaktion, wenn man immer so einen Blähbauch bekommt, ja, egal was man isst, dass man einfach irgendwie automatisch intuitiv weniger isst? Ganz genau. Und dennoch wirst du dick? Ganz genau. Ich bleibe stehen. Mhm. Lass mich noch mal fragen zu den Essgewohnheiten. Ja. Also es ist egal, ob du frühstückst, der Bauch bläst sich auf. Ganz genau. Es ist egal, ob du Lasagne isst, der Bauch bläst sich auf. Ja. Oder ob du ein Stück Schwarzbrot isst. Ganz genau. Sogar bei einem kleinen Stückchen Brot bläht er sich auf. Richtig. Ich esse also super gesund. Meine Freundinnen, die ziehen mich schon immer auf. Die sagen immer, Mrs. Wellness, also ich esse viel Gemüse und Salat, halt typisch italienische Küche. Was heißt denn aufblähen? Heißt aufblähen, dass der Dämpfe entstehen im Bauch und dass es deshalb so sich so wölbt? Richtig. Und musst du das irgendwann auspupsen oder wie geht das? Das kann ich nicht. Man hat bei mir Bakterien festgestellt. Ich habe so eine Kur gemacht mit Antibiotika, dann eine Aufbaukur mit Tropfen. Ich erzähle das jetzt Telegrammstil, sonst würde ich noch länger mit dir telefonieren. Und die Ergebnisse dieser Stuhlproben von mir, die haben sich dermaßen verschlechtert, dass ich echt verzweifelt bin. Aber wo bleibt denn dann der ganze Dampf, ja, die ganzen... im Bauch. Das bleibt im Bauch. Ich kann manchmal 5 bis 7 Tage nicht auf die Toilette gehen, obwohl ich 3 Liter am Tag trinke Wasser. Das ist ja die Hölle, ist ja, das ja. Ja. Aber das bedeutet, dass du eigentlich dann immer einen dicken Bauch ganz hast. Ganz genau. Ich dachte am Anfang, so wie du es erzählt hast, immer nur direkt nach dem Essen und dann würde sich das wieder abbauen. Nein, ja genau, das vergaß ich zu sagen. Und zwar normalerweise, wenn man ja isst oder man isst viel, dann hat man ein bisschen aufgeblähten Bauch oder ein bisschen dicken Bauch. Aber bei mir ist der konstant dick. Tut das weh auch? Ja, ich habe, wie gesagt, nach jedem Essen starke Schmerzen. Nicht mal, wenn du so drauf drückst auf den Bauch. Auch, ganz genau. So, das plagt dich jetzt seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren. Und die Ärzte können überhaupt nicht irgendwie was feststellen? Nein. Wie gesagt, aber da muss man doch verzweifeln. Ja, ich bin auch total verzweifelt. Und ich muss dazu sagen, ich habe seit einem Jahr keinen Freund. Weil jetzt kommt da hinzu noch, ich denke dann, wenn ich jetzt einen neuen Partner kennenlerne oder so, oder ich würde mich dann vor dem ausziehen, dass ich total die tierischen Komplexe bekommen würde. Ich gehe auch nicht schwimmen, weil es sieht aus, als ob ich schwanger bin. Also es ist ja doppelt belastend, so wie ich das verstanden habe. Einmal, dass der Bauch so aufgebläht und dick ist und dass du dennoch auch noch zugenommen hast. Ganz genau. Also am Po, an den Beinen oder wie auch immer. Ja, also hauptsächlich an dem Bauch. Und wie gesagt, ich bin so verzweifelt, ich versuche schon seit Monaten bei dir durchzukommen. Ich danke deinem Team noch, dass sie mich zurückgerufen haben. Und ich hoffe, dass auf diesem Weg mir irgendeiner helfen kann. Also ich bitte darum, von ganzem Herzen, weil... Ich habe von so etwas noch nie gehört. Ja, wie gesagt, ich kenne auch keinen, weil der Witz an der Sache ist jetzt, ich schaue automatisch auf die Bäuche von Menschen. Weil ich denke, weil ich versuche auch, also ich bin kein schüchterner Mensch, ich würde auch auf Menschen zugehen, wenn ich sehen würde, ach, da ist jemand, der auch so einen dicken Bauch hat wie ich, aber das gibt's nicht. Und meine ganzen Freunde oder Freundinnen, die sagen, Mensch, mach was, geh an die Öffentlichkeit, geh ans Fernsehen, weil jeder, der mich kennt, der sagt, es ist nicht normal, wie du aussiehst. Also, die Ärzte, mit denen du bisher Kontakt hattest, kapitulieren im Prinzip. Richtig. Die sagen, wir wissen nicht, was es ist, ganz es ist irgendwas, aber wir können nicht weiter. Ja, warst du denn schon mal irgendwie an einer Universitätsklinik, wo Kapazitäten auch vielleicht im Magen-Darm-Bereich... Ich wollte gestern eigentlich in eine Klinik fahren und der medizinische Dienst hat das abgelegt. Diese Spezialklinik ist in München und der medizinische Dienst, also derjenige, der in meine Unterlagen reingesehen hat, der hat sich nicht mal die Mühe gemacht, da reinzusehen, weil er hat es abgelehnt. Und zwar hat er gesagt, weil der Sachbearbeiter von der Krankenkasse, der hatte mich angerufen und sagte zu mir, eine ambulante Maßnahme würde ausreichen. Ach so, ja. So, aber der Witz an der Sache ist, wir haben ja alles ausgeschöpft. So, und jetzt, wie gesagt, jetzt hast du eigentlich auch alles so ausgeschöpft an Diäten, die man machen kann? Alles, was du dir vorstellen kannst. Es gibt kein Lebensmittel, wo es einigermaßen passabel ist. Nein. Es ist immer schlimm. Ganz schlimm. Und auch bei Getränken, wie du sagst. Ganz genau. Und du sagst, dass du über eine Woche manchmal nicht aufs Klo gehen kannst. Ja, das ist also wie gesagt. Was machst du? Bist du berufstätig auch noch? Zurzeit nicht. Ich bin leider, ich bin noch krankgeschrieben, deswegen. Auch, Das heißt, es dreht sich im Moment auch alles so um die Krankheit. Ja, es ist ein Teufelskreis. Es ist echt ein Teufelskreis, weil ich bin ein sehr lebensfroher Mensch und ich merke auch selbst an dieser Situation, dadurch, dass du permanent immer mit Schmerzen rumrennst, du wirst aggressiv, ich bin gereizt, ich schlafe nachts nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn man sowas hat. Und wie gesagt, ich probiere jedes Mittelchen. Also wenn mir einer sagen würde, stell dich drei Stunden auf den Kopf, dann geht das weg. Ich würde es machen. Ich würde alles machen. Sag mal nochmal eine Frage zu dem, wenn du nicht auf die Toilette gehen kannst, über eine Woche. Ja. Wenn du dann gehen kannst, ist das sehr hart, ist das sehr richtig, weich, sehr hart. Ja. Also, obwohl ich viel trinke, ja. Ganz genau. Also ich habe natürlich davon null Ahnung, das weißt du auch, deswegen hast du auch nicht angerufen. Aber du hast angerufen, um vielleicht über unsere Sendung hier Menschen zu erreichen, die etwas Ähnliches oder vielleicht sogar dasselbe haben, um dir vielleicht einen Rat zu geben. Den würden wir natürlich gerne und sofort dann nicht weiterreichen. Das wäre sehr lieb von dir. Wenn etwas kommt, dann faxt uns, die ihr vielleicht Bescheid wisst über so ein Krankheitsbild, unter 0800 5678 110 oder schreibt oder ruft einfach an. Und dann würden wir das an die Antonietta weiterreichen. Genau. Aber du bist ja noch doch trotz 2 Jahre Elend, was dich da plagt, noch recht fröhlich, so wirkst du. Ja, doch, ich bin, wie gesagt, das ist also auch mein Temperament, also wie gesagt, ich versuche mich halt auch gut abzulenken, das kann ich, indem ich tanzen gehe, rausgehe, singe oder so und schaue mir lustige Sendungen an, aber wie gesagt, diese Zeiten, wo du einsam bist, wie gesagt, da ich ja auch allein bin, dann denke ich, was kann man machen, hast du eigentlich überhaupt Appetit oder isst? Nee. Ich habe immer ein Völlegefühl. Teilweise kommt jetzt noch hinzu, dass mir sogar übel wird. Mhm. Und ich stelle mir auch vor, dass es sehr unangenehm ist, wenn man so einen ganzen, eine ganze Woche damit rumläuft, dass man so ein bisschen Ekel vor sich selbst auch kriegt, ja, schon. Ganz, ne? Genau, ganz, mhm, genau, ganz genau. Weil wie gesagt, also ich bin jetzt nicht der Typ Frau, der da jetzt irgendwie sagt, oh Gott, ich muss mich jetzt in die Ecke stellen, ich sehe so unmöglich aus. Nein, mhm, das nicht. Aber dadurch mit diesem Bauch, dann denkt ich, schäme mich also, mhm, auch. Mhm. Und es kann sich keiner vorstellen, weil das nimmt mir alles. Also, mhm, weil wie gesagt, ich bin ein Mensch mit purer Lebensfreude, mhm, und ach, ja. Also Antonietta, wenn, ich verspreche dir wirklich hoch und heilig, wenn, ja, sich jemand bei uns meldet, ja, irgendein Tipp, einen klugen Tipp, schicken wir an dich weiter, dann musst du sehen, was du draus machst. Ja. Ne? Wir können das natürlich nicht nachprüfen, ob das, ja, richtig ist oder so. Ja. Und vielleicht können wir irgendwann nochmal telefonieren und du erzählst mir, mein Gott, das ist das und das gewesen und, genau, man hat es 2 Jahre nicht entdeckt. Es, genau, gibt ja die verrücktesten Krankheitsgeschichten, ne? Ja, ganz wo, genau, man irgendwas nicht gesehen hat, einfach, ja, über längere Zeit. Ganz genau. Alles Gute und ich hoffe, dass wir dir vielleicht irgendwie helfen können. Vielen, vielen lieben Dank, Domian. Und schönen Karneval wünsche ich dir. Ja, danke schön, Antonietta. Ja, tschüss. Tschüss. Nicole. 23 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Mein Thema ist auch ein bisschen ernster. Ja, um was geht's denn, Nicole? Meine Mutter ist damals mit 14 mit mir schwanger geworden, mhm, und ich habe am Sonntag erfahren, dass das durch Missbrauch entstanden ist. Mhm. Am Sonntag erst erfahren? Sonntag habe ich es erfahren, ja. Wer hat deine Mama damals missbraucht? Der damalige Freund von ihrer Mutter. Mhm. Und wie kam das, dass du das jetzt am Sonntag erst erfahren hast? Also es ist so, dass ich bei Adoptiveltern groß geworden bin, mhm, weil durch die Umstände, und dafür, sie war ja erst 14 bei der Geburt, das hat mich zur Adoption freigegeben. Ach so, das heißt, du hast deine ganze Kindheit und Jugend bei den Adoptiveltern verbracht? Ja, immer, mhm, eigentlich. Also das sind praktisch meine Eltern. Mhm. Die haben gleich nach der Geburt, haben die mich aufgenommen. Mhm. Und es war aber immer ein offenes Thema bei uns, dass ich, also, dass ich und mein Bruder adoptiert sind. Ach, es gibt noch einen Bruder. War nie ein Problem. Mhm. Ich habe einen adoptierten Bruder, ja. Ja. Und es war nie ein Problem und nie ein Thema. Und ich habe es ungefähr vor einem Jahr, was ungefähr, habe ich den ersten Kontakt zu ihr aufgenommen. Zu der richtigen Mutter? Zu meiner Mutter, ja. Mhm. Also, mhm. Ist ziemlich schwierig gewesen, und weil es offene Adoption gibt es erst seit 2-3 Jahren und Informationen, mhm, werden ja nicht weitergegeben, mhm, und so. Und, also vor einem Jahr erstmal Kontakt zur richtigen, ja, leiblichen Mutter. Wie war denn das damals? War das für dich das schön, sie kennenzulernen, oder? Ja, es war schon schön. Also ich meine, ich habe zwar sehr, sehr liebe Adoptiveltern und das sind eigentlich meine Eltern und ich liebe die auch. Aber die Sehnsucht ist halt da gewesen, mhm, und so, vor einem Jahr kennengelernt, die richtige Mutter. Wir haben aber nur telefoniert und geschrieben, zum Weihnachten Päckchen geschickt. Ja. Und was ist jetzt frühen Sonntag passiert? Ja, am Sonntag haben wir uns das erste Mal getroffen. Ach, erst, jetzt an diesem Sonntag? Ja, weil ich habe einfach das Jahr auch gebraucht, weil man doch ziemlich durcheinander ist dann auf einmal. Verstehe, mhm. So, und dann hat sie dir das da gleich offenbart? Ja, also wir haben uns halt unterhalten und auch über was damals so alles war. Mhm. Und dann hat sie mir das im Gespräch eben gesagt. Mhm. Klar, die Frage lag ja wahrscheinlich auch nahe, warum hast du mich damals weggegeben und warum bist du so früh schwanger geworden, ne? Ich weiß nicht, also die Frage habe ich mir eigentlich nie gestellt, weil, mhm, ich kannte mir, eben meine Vorstellung war halt, dass mit 14, dass man da so einen ersten Freund hat und dann, mhm, halt was passiert. Also das war meine Vorstellung immer. So, Nicole, nun hast du das erfahren von deiner leiblichen Mutter. Wie war deine erste emotionale Reaktion darauf? Also, ihr gegenüber habe ich jetzt nur so, ja, mhm, gesagt. Also, ich habe ihr nicht so gezeigt, was ich da in dem Moment fühle. Aber das allererste war, dass in dem Moment, wo es das erste Mal das gesagt hat, dein Vater hat mich missbraucht oder der Freund meiner Mutter hat mich, mhm, missbraucht, war der Mann für mich gestorben. Mhm. Da ist die Vorstellung Vater in mir gestorben. Mhm. Das heißt, du hattest schon auch noch so, ja, so nah, also so Idealbilder oder Gedanken schon an den leiblichen Vater auch. Ja, also es ist so, dass ich halt durch meine leibliche Mutter jetzt nochmal mehr Familie bekommen, mhm, habe. Also ich habe noch 3 Geschwister, mit denen verstehe ich mich sehr gut. Und eine große Familie bekommen. Und ich, mhm, dachte mir, naja, da gibt es ja noch einen Vater, vielleicht genau. Ist es da ja auch so. Du hattest mit deiner leiblichen Mutter telefoniert und auch euch geschrieben im Laufe des letzten, ja, Jahres. Ja, und also hast du da schon mal die Frage aufgeworfen, was ist mit dem Vater eigentlich? Oder jetzt erst am Sonntag? ich habe sie öfters auch angesprochen, so in Briefen. Mhm. Und dann hat sie immer geschrieben, dass sie mir das nicht schreibt. Und ja, ich verstehe. Sondern, dass sie mir das dann sagen und sehen. So, du ist ja das eine, dass du sagst, der Mann ist für mich gestorben. Das ist verständlich. Ja. Aber es könnte ja noch eine andere Reaktion bei dir auslösen, nämlich, dass du vielleicht noch mehr trauriger bist, wie deine Existenz quasi zustande gekommen ist. Ist das auch irgendwie so? Ja. Ja. Mhm. Also ich weiß nicht, sie hat halt damals sehr, sehr gelitten, auch weil ihre Mutter ihr nicht geglaubt hat. Mhm. Ist ja verständlich, also ich kann das auch nachvollziehen, dass wenn meine jüngste Tochter sagt, ey, pass mal auf, dein Freund hat mich missbraucht. Mhm. Vor allem zu der Zeit, als ich, die Mutter hat ihr nicht geglaubt, nur eine Schwester hat ihr geglaubt. Mhm. Also dieser Mann ist auch nie zur Rechenschaft gezogen worden? Nein. Also, gibt es den Mann da noch im Umfeld irgendwo von deiner Mutter? Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Ich glaube nicht, nein. Hast du denn das Gefühl, dass deine Mutter dich annimmt? Oder? Ja. Weil sie wäre ja auch eine natürliche Reaktion damals. Vielleicht war es ja auch so, dass sie einfach dich auch weghaben wollte. Ja, also so wie sie das jetzt zu mir rübergebracht hat, war es wohl in dem Moment, wo sie dann auch schwanger war und so. Konnte sie es noch nicht so akzeptieren. Und als ich auf die Welt kam, sie wollte mich auch gar nicht sehen. Mhm. Und sie hat es aber, so wie ich das verstanden habe, war sie mehr also trauriger darüber, dass sie mich weggeben musste, als dass ich da bin überhaupt. Das heißt, sie und war auch ziemlich froh, dass ich mich gemeldet habe. Ah ja, das heißt, sie hat dich in all den Jahren schon vermisst und hat sich Gedanken darüber gemacht, was ist wohl aus dem Mädel geworden. Ja, also sie ist auch 3 Jahre später nochmal schwanger geworden und hat dann noch geheiratet mit 18. Und ihr damaliger Mann, oder ihr jetziger Mann auch noch, hat dann auch gesagt, ja, wie sieht's aus, kann man es nicht zurückholen. Mhm. Aber das ist ja alles unterschrieben und das geht ja nicht. Du hast auf jeden Fall eine schöne Kindheit und Jugend gehabt bei deinen Adoptiveltern. Ja. Und wie sieht das jetzt für die Zukunft aus? Möchtest du auf jeden Fall zu der leiblichen Mutter auch weiter Kontakt halten? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ohne dass das Verhältnis dadurch gestört wird mit den Adoptiveltern. Nee, also die akzeptieren das ohne Probleme. Die haben mir das auch immer die Wahrheit gesagt. Die wussten das auch nicht. Mhm. Ich habe es ihnen auch gleich als erstes Montag gleich gesagt, erzählt. Mhm. Die wussten es auch nicht. Sie wussten da nichts weiter drüber. Mhm. Und das war immer ein offenes Thema bei uns. Mhm. Und die haben sich auch gefreut, als ich sie damals gefunden habe. Aber ich kann schon verstehen, dass das würde mir, glaube ich, auch einen großen Schock versetzen, dass ich so gewaltsam quasi in die Welt hinein. Ich kann nicht sagen und nichts anderes mehr denken. Mhm. Also die Vorstellung allein ist schon... Aber umso schöner, dass du die Mutter gefunden hast und dass ihr auch einen Draht zueinander gefunden habt. Ne? Das ist ja auch schon mal eine schöne Sache, ein Wert. Ja, also was sie halt noch meint, was noch fallen könnte, ist, dass also ihre Mutter praktisch mich ablehnt. Na gut, aber das ist jetzt auch eure Sache, ob ihr beide zusammen Kontakt habt. Dann muss die Mutter sich halt da rauslassen. Also die wohnt halt im direkten Umfeld auch und ich habe halt auch vor, jetzt die nächste Zeit öfters daheim zu besuchen, vor allem den Kindern noch auch. Gut, das muss man dann sehen. Aber der erste Schritt ist jetzt erstmal getan und eigentlich finde ich es auch gut, dass deine leibliche Mutter dir das so ehrlich gesagt hat, dass man leider nicht groß rumlügt und Theater spielt. Also ich habe mir schon fast sowas gedacht, weil man es dann auch gesagt hat, sie möchte nicht drüber schreiben oder am Telefon drüber reden und ich habe es aber auch gar nicht gefragt. Also ich kam von ja, dann hat man schon eine Vermutung, dass irgendwas im Busch ist. Ne? Ja. Irgendwas Schlimmes. Ja, weil ich denke mal, wenn es anders wäre, hätte es auch irgendwas gesagt. Ich wünsche euch, dass eure Beziehung eine gute Beziehung wird, die deiner Mutter, deiner leiblichen Mutter und zwischen dir und der leiblichen Mutter, Nicole. Alles Gute. Und das wird noch eine Weile dauern, ehe du das jetzt verdaut hast, dass das so entstanden ist, dass du so entstanden bist. Das ist... Ja, glaube ich, eine Weile. Ja, das glaube ich schon. Möchtest du vielleicht noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Das wäre ganz gut, ja. Das ist die Anna. Du legst auf und Anna ruft dich an, okay? Alles klar. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Melanie, 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Melanie. Ja, grüß dich. Dein Thema. Ja, also mein Thema ist Orgasmus. Ja. Nochmal anschließend zu dem gestrigen Thema so. Ja. Und ich wollte mich einfach mal erkundigen, ob du vielleicht ein paar Tipps hast oder auch die Zuschauer. Und zwar geht es bei mir um den Prostata-Orgasmus. Also nicht bei mir, sondern um ach so. Meinen Freund. Ich wollte gerade sagen, ein Tipp für den vaginalen Orgasmus. Da kann ich jetzt nicht so mitreden, weil ich ja nicht eine Frau bin und das alles nicht so genau erklären könnte. Nee, aber halt um den Prostata-Orgasmus deinem Mann. Ne? Ja. Um meinen Freund halt auch mal so richtig vollkommen zu befriedigen und um einfach mal auch eine andere Praktik auszuprobieren. Ja. Also probiert haben wir da schon eine ganze Menge, aber geschafft halt eben noch nicht. Und ich wollte vielleicht mal ein paar Tipps bekommen. Vielleicht kann ja doch der eine oder andere vielleicht der homosexuelle Mann dazu sich irgendwie mal äußert, ja, in der Sendung, weil ich habe deine Sendung schon sehr oft verfolgt, ja, und auch gerade bei diesen brisanten Themen mit Orgasmen und so weiter und noch nie irgendwie was über diesen Prostata-Orgasmus. Stimmt, erfahren. Da haben wir bisher wenig drüber geredet. Wir haben schon ein paar Mal, aber man ist ja auch nicht, oder ihr seid ja auch nicht jede Nacht dabei und dann kriegt man das auch nicht immer alles so mit. Wie kommt es denn, dass dein Mann da so interessiert dran ist? Ach na, einfach hat sich so im Laufe unserer Sexspiele so mal ergeben. Mhm. Und er fand es unheimlich toll und erotisch, weil ja auch die Nervenenden praktisch dann dort zusammenlaufen. Das heißt, diese ganze, das heißt, am analen, genau, Ausgang. Jetzt, genau. Ne? Das heißt, ihr habt den Analbereich entdeckt bei deinem Freund und er hat ihn für sich entdeckt und du auch im erotischen, ja, Spiel. Genau, und er, ja, findet es eben auch sehr sehr schön, wenn ich oral bei ihm irgendwie da so ein bisschen rumspiele, mhm, und auch mit kleineren, sag ich mal, Sexspielzeugen, ja, ich meine, auch mit dem Finger und so weiter. Also dann seid ihr ja schon mal gut dabei. Ja, aber soweit, dass wir jetzt so weit gekommen wären, dass wir schon mal irgendwie ihn da so richtig befriedigt hätten, ja, ist eben nicht. Ja. Und da würde ich mich einfach mal so ein bisschen erkundigen, ja, beziehungsweise vielleicht kann mir da irgendein Zuschauer mal einen Tipp, ja, geben oder auch du, ich weiß ja nicht. Also, ich finde erstmal sehr erstaunlich, dass ihr schon so weit gegangen seid. Also oral in den Bereich hineinzugehen, ist auch nicht so jeder Fraus Sache, ne? Das machen nun auch nicht, ja, viele Frauen. Und man kann es einbauen, wenn man zum Beispiel vorher zusammen gebadet hat. Natürlich, Hygiene vorausgesetzt. Man, ja, Hygiene vorausgesetzt, genau, und soweit es Spaß macht und beiden Spaß macht, kann man ja da sehr experimentierfreudig, genau, sein. Genau, und also, ihr habt schon experimentiert mit dem Finger, ihr habt experimentiert, ja, mit kleineren Sexspielzeugen. Was heißt denn kleinere Sexspielzeuge? Naja, so vielleicht ein bisschen dicker als ein Finger, vielleicht, mhm, auch nochmal so wie zwei Finger, so, mhm, so die Vibratorstärke jetzt so, mhm, um das jetzt mal so ein bisschen, mhm, zu beschreiben. Oh, da wäre der nächste Schritt, wäre jetzt, glaube ich, wirklich ein Dildo, ein Vibrator zu nehmen, mhm, und dass du das mit in das erotische Spiel mit einbaust und ihm einführst. Ganz einfach. Naja, mir wäre jetzt auch wichtig zu wissen, wo überhaupt dieser Punkt beim Mann liegt oder sitzt, mhm, oder wie man es jetzt auch beschreiben möchte. Ja? Also der sitzt am Ende bzw. Anfang, je nachdem wie man es betrachtet, des Enddarms. Also zu Beginn des Enddarms und dann kommt irgendwann der Anusmuskel. Ja, man sagt doch so, beziehungsweise so, in irgendwelchen Zeitungen oder wie auch immer, wenn man jetzt den Zeigefinger zum Beispiel, mhm, einführt, mhm, beim ersten oder zweiten Glied sozusagen, wo denn praktisch der Zeigefinger ankommt. Wenn man bis zum zweiten Glied den Zeigefinger eingeführt hat, ja, das, und dann dort richtig stimuliert, ja, dass dann dort irgendwo dieser Punkt sein soll. Genau, also das ist natürlich anatomisch bei jedem Mann auch noch verschieden, wie er, ja, gebaut ist. Aber das bei einer Frau der G-Punkt zum Beispiel. So, ganz genau. Aber das könnt ihr ja alles, wenn ihr mit entsprechendem Liebesspielzeug in dieser Größenordnung, Liebesspielzeug, das vielleicht Penisgrößenordnung hat, könnt ihr das, kannst du das ja ausprobieren mit ihm, indem du es vorsichtig einfügst und dass er das dann halt auch beschreibt, wie tief er das gerne haben möchte und in welcher Weise du es bewegen sollst und so weiter. Aber auf jeden Fall steht doch mal fest, dass im Prinzip jeder Mann, der dafür aufgeschlossen ist, auch diesen Orgasmus normalerweise, absolut, empfangen, absolut, kann. Ja, das ist der Vorzug des Mannes, dass er da noch quasi ein Sexualorgan hat, was auch noch aktiviert werden kann und die meisten, und also wenn die Männer dafür offen sind, stehen genau, da ganz viele Männer drauf. Und das hat auch mit Schwulsein nichts zu tun. Nee, das ist überhaupt halt, nicht. Nein, nee, das kann man im heterosexuellen Leben genauso mit einbauen, wie natürlich im schwulen Leben, das ist ja klar. Naja, aber es ist immer irgendwo so ein bisschen Tabuthema, ne? Absolut, ja, ja. Ja, ja, viele mögen es vielleicht gerne, wissen es noch gar nicht oder so, oder haben es noch nie probiert oder hatten noch nie eine Freundin, die sowas überhaupt machen möchte. Ne? Da gehört natürlich auch sehr viel Offenheit zu. Ja, auf jeden Fall. Ne? Der Mann muss sehr offen sich selbst gegenüber sein, aber ja, auch offen der Partnerin, um zu sagen und zu gestehen, hier Mensch, ich stehe auf sowas, lass uns das mal ausprobieren. Ne? Ja, es gibt ja sogar in diversen Shops, auch in Frauensex-Shops, solche Dildos, die man sich die Frau sich umbinden kann. Ja, ja, die, ne? Sowas kann man auch, aber ich würde euch raten, dass ihr das erstmal mit der Hand machst, dass du es erstmal mit der Hand machst und es ganz vorsichtig an ihm und mit ihm austestest. Ja, na, mir wäre jetzt wichtig, vielleicht kann sich ja mal der ein oder andere Zuschauer dazu melden, ja, der jetzt sagt, versuch's mal so oder so. Genau. Und wie weit muss man jetzt zum Beispiel den Finger, wenn man ja da dann doch das meiste Gefühl drin hat, mhm, sage ich jetzt mal, einzuführen und wie weit der Finger eben rein muss, wo man ungefähr, ja, sage ich mal, denn welche Stelle jetzt treffen muss. Werden wir das heute nicht mehr schaffen, weil die Sendung gleich vorbei ist, aber das, ja, können wir, da wir morgen ja ein festes Thema haben, können wir auf Freitag verlegen. Ja. Und ich würde mich freuen, wenn da die eine oder andere Frau oder vielleicht auch der eine oder andere Mann, schwule Mann anruft und dir dann auch ein paar richtige Tipps gibt. Ja, das wäre wirklich also mal sehr interessant. Ja, wie lange bist du denn mit deinem Freund schon zusammen? Also ungefähr ein Jahr, also nicht ganz ein Jahr, aber mhm, auf jeden Fall haben wir da eine sehr offene Beziehung und wir probieren gerne mal hier und da alles aus. Und wann ist dieses Thema so aufgekommen? Schon ziemlich am Anfang der Beziehung oder doch eher erst jetzt in der letzten Zeit? Nee, nicht in der letzten Zeit. Also vielleicht so, als wir so 2-3 Monate zusammen waren, ah, ja, wo man dann schon mhm, die ersten Praktiken so mal ausprobiert hat. Ja. Und ja, einfach mal dann ein bisschen weitergehen wollte und wo er auch gemerkt hat, dass ich dafür aufgeschlossen mhm, bin überhaupt. Mhm. So, nun bist du eine aufgeschlossene, wie du selbst sagst, aufgeschlossene Frau in Sachen Sex. Jetzt will ich die Gelegenheit noch schnell nutzen, bevor die Sendung zu Ende ist, dich nach unserem umstrittenen Thema des vaginalen und klitoralen Orgasmus zu fragen. Wie ist es denn bei dir? Wie empfindest du es und wie erlebst du es? Ja, also ich muss sagen, also den klitoralen Orgasmus habe ich eigentlich sehr oft schon erlebt, mhm, aber nicht unbedingt immer, dass der Mann der ausschlaggebende Punkt ist, der mich dazu gebracht hat, sondern ich habe dann da so meine gewissen Sexspielzeuge, mhm, wo ich mich dann klitoral dabei befriedige, mhm, und praktisch dann, wenn er in mich eindringt, mit meinem Sexspielzeug dann zusammen trotzdem zum Orgasmus kommt. Ich verstehe, ne? Also mit Hilfsmitteln. Mit Hilfsmitteln, mhm, ja, ja. Und den inneren Orgasmus ist bei mir nur der G-Punkt, mhm, wo auch eine Frau, sage ich mal, jetzt so ein bisschen vielleicht ordinär, aber so richtig auch abspritzen kann, was mhm, ich auch mhm, vor vielleicht 5 Jahren noch nicht so gewusst habe. Aber da habe ich mal einen Freund gehabt und der hat dann mal richtig gut drauf gehabt mit der Hand, ne? Mhm, und der hat dann eben mit der Hand so weit und so gut stimuliert, dass ich da also innerlich also diesen G-Punkt entdeckt habe, auch mhm, bei mir. Mhm. Und dass man da also auch als Frau richtig kommt. Ja, das habe ich ja im Laufe der Jahre hier in dieser Sendung auch gelernt, dass es das gibt. Das wusste ich vorher zum Beispiel nicht. Ja, Melanie. Aber es ist wiederum ein ganz anderer Orgasmus als der Klitoral. Ja, ne? glaube ich. Ja. Melanie, also Freitag greifen wir das Thema auf, was du angesprochen hast. Alles klar. Und dann gucken wir mal. Schönen Prima. Abend, schöne Nacht noch. Ja, ebenfalls. Dankeschön. Und weiter so für deine Sendung. Alles Gute. Danke, tschüss. Tschüss. In der Technik Leo Scholten. Morgen haben wir ein festes Thema, wie schon gesagt, ich kann nicht anders. Das Thema heißt, ich kann nicht anders. Ich bin dem ausgeliefert, könnte man es auch nennen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 sind wir da hier im Radio, auf 1 live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.